Aufbruch nach Kenosha. Louise hatte um 4 einen Zahnarzttermin, Prophylaxe und anpassende Nachtschiene. Dann wollten sie zu zweit früh bei Cyrils zu Abend essen. Sie mochte diesen Laden draußen am Chef Highway, ein kunterbuntes Rasthaus auf Stelzen, das der Hurricane lustigerweise übersehen hatte. Später würden sie zurück in Hobbs' Eigentumswohnung fahren, Hausaufgaben und noch später einen Bill Murray-Film vorm Schlafen gehen. Es war der 2. Jahrestag des großen Sturms. Dienstag war Walter Hobbs' Tag mit seiner Tochter Louise. Ihre Mutter hatte drüben in La Place ein paar Flurstücke zur Parzellierung zu begutachten. Dann würde sie auf der anderen Seite des Sees bei Mitch Daigle schlafen. Perfekte Mojitos, ein fetter Joint und ein paar gekochte Garnelen. Walter und Betsy waren seit einem Jahr geschieden. Betsy hatte sich Hals über Kopf verliebt, als sie Mitch ein Haus zeigte. Das hatte ein Geschenk für seine Frau werden sollen, was leider schiefgegangen war. Ab und zu traf Hobbs im Biomarkt auf Mitchs Frau Hasty. Früher war sie mal eine tolle Miss Dingsdabumster an der University of Alabama in Birmingham gewesen. Kastanienbraunes Haar, rauchige Stimme. Aber jetzt, am Anfang ihrer mittleren Jahre, war sie füllig und bissig geworden. Im Biomarkt musterte sie Walter streng, als hätte der damals seine jetzt Ex-Frau abkommandiert, ihre bereits alles andere als perfekte Ehe auszuspionieren. Einmal hatte er sich abrupt umgedreht und da stand Hasty bei Salat und Fenchel. Er hatte sofort gelächelt und auch auf ihrem Gesicht war der Beginn eines unverzagten, dümmlichen Lächelns erschienen. Dann ließ sie die Schultern hängen, kräuselte den Mund, schüttelte den Kopf, blickte zu Boden und hielt ihre ringlose Hand hoch wie ein Verkehrspolizist. »Bleib bloß weg!« Und damit hatte sie ihren Wagen weitergeschoben. »Wir hatten heute eine Schweigeminute für die armen Flutopfer«, sagte Louise gerade, als sie die Britannia überquerten, vorbei an der Residenz des französischen Konsuls, vor der eine schlappe Tricolore hing und ein dicker schwarzer Citroën in der kreisförmigen Auffahrt stand. Draußen herrschten fast 37 Grad, aber dank der Aircondition war es angenehm. Auf den dampfenden Bürgersteigen alberten Kinder in Schuluniformen mit heraushängenden Hemdschößen herum, johlten und lachten. Privilegierte Kinder von einer anderen Schule. Nicht mehr weit bis zum Zahnarzt. Heute ist der 2. Jahrestag des furchtbaren Hurrikans, verkündete Louise förmlich. Ja, sagte ihr Vater. Hat irgendwer aus deiner Klasse jemanden verloren? Klar. Louise war in der 6. Klasse und wusste alles von allen. Ginny Baxter, die ist schwarz. Wir haben gleichzeitig die Augen wieder aufgemacht und fast gelacht. Das war wie beten, aber war es natürlich nicht. Es war komisch. Hast du an deine Schiene gedacht? Neuerdings knirschte sie nachts, sogar tagsüber. Und das, wo Nachtschienen sozial problematisch waren. Francis Finnerty, der Zahnarzt, hielt das Knirschen für eine Folge der Scheidung. Damals war Louise exakt 10 Jahre und 2 Monate alt gewesen. Louise schob es auf den Hurricane und fand es im Vergleich zu dem, was andere durchgemacht hatten, nicht besonders schlimm. Mit einem tiefen Seufzer legte Louise ihre kleinen Hände auf ihre grüne Büchertasche aus Plastik und drehte Däumchen. Die Frage ihres Vaters ignorierte sie, als stünde sie über dem Thema. »Ich habe 2 Bitten«, sagte sie mit einem Blick auf das letzte der Schulkinder draußen. »Das Gericht wird nur 2 Anfragen bearbeiten, solange nicht eine davon lautet, den Zahnarzt zu schwänzen.« Hobbs war Prozessanwalt. Manchmal mochte Louise ihren Zahnarzt allerdings nicht immer, den irischen Witzereißer mit Hängebacken und rundem Bauch, der an katholischen Schweigeexerzitien teilnahm, allein im Wald Kierkegaard und Yeats las und über den Mystiker Thomas Merton nachdachte. Louise fand das aufgeblasen. Auch Finnerty war geschieden von einer ansprechend pausbäckigen Presbyterianerin, die dann irgendwann nach Nordirland ins County Down zurückgekehrt war. Finnerty machte Louise immer Komplimente für ihre perfekt weißen Zähne. Darauf war sie stolz. »Ginnys Familie nimmt sie von der Schule. Morgen ziehen sie weg. Ich würde ihr gern eine Karte mitbringen oder so.« Das ist aber sehr aufmerksam, sagte Walter. Die Schule hatte erst seit einer Woche wieder angefangen. Louise wühlte tief in ihrer Tasche herum, bis sie die Plastikbox mit ihrer Nachtschiene zutage gefördert hatte. Sie waren schon in der Straße, wo der Zahnarzt war, St. Andrews, eine Querstraße von der Magazine Street. Das alte Irish Channel Viertel, wie passend. Ein Wohnblock, ein Chinese, alles zum Mitnehmen, ein Circle K-Markt. »Warum gehen Sie denn weg?« Er fuhr rechts ran. Er hatte vor, sich ins Wartezimmer zu setzen, im Time-Magazin zu lesen und dann mit Finnerty zu plaudern über einen Angelausflug nach Pointe-l'Aiche. Das machten sie nie, redeten aber immer drüber und über den Euro, für dessen Entwicklung sich Finnerty interessierte. Louise hielt die Box in beiden Händen. »Ihr Vater arbeitet für Ups«, sie sprach es wie ein Wort aus, »Ups, wie hoch«. »Er ist versetzt worden nach Kenosha. Wo liegt das überhaupt?« »In Wisconsin, wenn es nicht noch eins gibt.« »Stimmt«, hat Jenny gesagt. »Hatte ich schon vergessen.« »Es liegt am Michigansee.« Als er in Ann Arbor Jura lehrte, hatte er mal mit ein paar Studenten eine Fähre rübergenommen. Vor 1 Million Jahren, in Wahrheit waren es nur 20. Da wird es kalt. »Leben da viele Schwarze, was meinst du?« »Überall leben viele Schwarze, außer in Utah.« Louise schwieg. Mehr brauchte sie nicht zu wissen. Jetzt stieg sie aus, machte jedenfalls Anstalten dazu. »Könntest du eine schöne Karte kaufen? Für mich? Bitte. Während ich da drin sterbe, woran ja du schuld bist, dann können wir zu ihr rausfahren und ich kann ihr die Karte geben.« »Wo wohnt sie denn?« Der Nachmittag nahm eine andere Richtung. Das konnte stressig werden, denn Louise mochte feste Abläufe, auch wenn sie das Gegenteil behauptete. »Ich hab die Adresse in ihrer Schultasche.« Louise sagte den Straßennamen, stadtauswärts nicht weit vom St. Claude Boulevard. Da waren vor 2 Jahren die meisten Häuser zerstört worden. Jetzt war es wieder wie Ackerland. »Das wird eine Überraschung.« Seine Tochter hatte lange, ziemlich unscheinbare, braune Haare und trug eine Brille, mit der sie nach Businessfrau aussah, eher wie 16 als wie 12. Sie trug ihren Schulschottenrock, die weiße, knittrige Standardbluse und die weißen Kniestrümpfe. Für Hobbs sah sie vollkommen aus, war sie vollkommen. »Können wir machen«, sagte er. »Bei Walmart gibt es Karten, haufenweise«, das sagte sie gerne. »Dieses Jahr habe ich da schon eine für dich gekauft.« Ihre Mutter ging mit ihr zu Walmart für strapazierfähige Spielklamotten, Schultaschen und Karten. »Was sollte auf der richtigen Karte stehen?«, fragte Hobbs. Louise schaute ihn ernst an, schon draußen. Darüber hatte sie bereits nachgedacht. »Wir würden uns freuen, wenn du zurückkommst. Alles Liebe, Louise Hobbs.« »So eine werde ich kaum finden«, sagte Hobbs. »Aber du kannst es ja als Nachricht draufschreiben. Ich hol dir eine neutrale.« »Aber eine echt hübsche, ja? Keine Blümchen und keine Vögel.« Die brüllende Nachmittagshitze drückte jetzt ins Auto hinein. Louise musterte ihren Vater, als bräuchte er genauere Anweisungen. »Vielleicht eine mit New Orleans Motiven, damit sie sich an mich erinnert und traurig wird.« Sie hielt die Nachtschienenbox in ihrer kleinen Hand. Ihre Fingernägel waren in einem ähnlichen Grün lackiert. Noch hatte sie vor nichts Angst und fand nichts unmöglich. »Pass auf meine Büchertasche auf«, sagte sie. »Bitte.« Dann schloss sie die Autotür. Im Sommer lag Walter oft wach in seinem Junggesellenapartment hoch oben über dem teuren Viertel an der Flussbiegung. Da unten ankerten Tanker und Containerschiffe, ihre Lichter undeutliche Kleckse im dichten Dunkel der Nacht. Betsy hätte sich gar nicht unbedingt von ihm scheiden lassen müssen. Mit Stegel war kein schlechter Kerl, aber keiner, für den man sein ganzes Leben hinter sich ließ. Walter hatte ihn bei Junganwälten kennengelernt und mindestens einen Sommer lang im River Band Club eine freundliche Bekanntschaft mit ihm gepflegt. Mitchell aus Mamou, ein gewandt, attraktiver Mann mit nervösem Blick, war wie Hobbs aus Mississippi nach New Orleans gekommen. um mit einem guten Blatt in das lukrative Spiel um Öl und Gas einzusteigen, inzwischen längst ausgespielt. Da war ein ganzer Schwall von ihnen gekommen, Jungs, die sich unbedingt durchsetzen und reich werden wollten. Dafür braucht es in New Orleans keine alten Familienbande. Mitch hatte, wie Walter, in einer seriösen Anwaltskanzlei angefangen und war dann, dem Geldfluss folgend, in kleinere Läden weitergezogen. Betsy hatte ihm ein angemessenes griechisch-klassizistisches Haus in der Palmer Street angeboten und dann bei der zweiten Besichtigung mit ihm gevögelt, im Bett des Besitzers. Sie erklärte, sie hätte an der Uni mal was über verirrte Kinder gelesen, die auf einer Südseeinsel in einen Wirbelsturm geraten waren. Alle Tiere auf der Insel, ob Eidechsen, Vögel oder struppige Viecher, seien vor dem Sturm total ausgerastet. Es war in Mode, alles Schlechte auf den Hurricane zu schieben, auch das, was garantiert sowieso passiert wäre. Dabei war das ganze Leben doch ein individuell abgestimmter Sturm. Man brauchte gar nicht lange darüber nachzudenken, warum irgendetwas passierte, fand Hobbes. Man brauchte bloß zu akzeptieren, dass es passierte. Aus Gewohnheit suchte man halt nach den Ursachen für alles Schlimme und vergrübelte sich dabei. Sogar Louise machte das. Betsy wohnte jetzt allein in einer Eigentumswohnung als Teilzeitmutter, verbrachte die Abende auf der heißen Veranda mit Fliegengitter, trank Rum, starrte auf die fernen Lichter der Stadt und langweilte sich wieder. Auf dem Walmart-Parkplatz war es heißer als überall sonst, wo er heute gewesen war. Über dem Asphalt, wo lauter Papierchen herumflogen, wogten butterdicke Dünste vom Fluss her. Nach dem Hurrikan war die Filiale überfallen worden, dann sicherheitshalber gleich nochmal und hatte erst vor kurzem wieder aufgemacht. Da lag ein Cupcake, in dem es von Ameisen wimmelte, eine üppige schwarze Frau in knappen korallenroten Shorts mit drei kleinen Kindern und einem muskulösen jungen Mann in Jeans und einem Saints-Trikot im Schlepptau kam gerade raus, sie manövrierten Einkaufswagen vor sich her. Er stieg rasch aus und hastete nach drinnen in die Blitzabkühlung von der Bruthitze. Er war fürs Büro gekleidet, nicht für den Walmart. Kein Mensch sah aus wie er. Grenzenloser Raum, weiter als das Auge reichte, so fühlte es sich da drinnen an. Familien, Einkaufende, Omas im Rollstuhl, alleingelassene Kinder, gelangweilte, frisch Verheiratete vom Lande, die ihren Spätnachmittag vertrödelten und Walmart zum Höhepunkt ihres Tages machten. Trotzdem wirkte es leer, schon wegen der schieren Größe des Raums. Er war länger nicht da gewesen. Er fragte an der Kasse, wo es Grußkarten gab, und ging direkt hin. Zwischen Schulbedarf und Billigwein. Keiner da, der ihm weiterhalf. Die eiskalte Luft roch geklort. Hobbes war verschwitzt, vom Hemdkragen bis zum Haaransatz. Natürlich brauchte er die Sache nicht komplizierter zu machen als nötig. Was er aussuchte, würde Louise sowieso nicht gefallen, und ohne ihn würde sie hier Stunden damit verbringen, die perfekte Karte ausfindig zu machen und sie später wieder verwerfen. Das meiste aus dem gestaffelten Angebot eignete sich für konventionelle Anlässe, Schulabschluss, Geburtstag, Jahrestag, Konfirmation, Geburt, Beileidsbekundung für den Tod der Mutter, Besserungswünsche, anderes, was ein bisschen Humor erforderte. Aber keine Karten ohne Botschaften drauf, außer zwei mit sexuellen Themen. Auf die eine hatte ein Witzbold einen großen Penis mit Schnurrbart gekritzelt. Viele der Karten stellten Schwarze dar, hellbraune, adrette Männer in Chinos und Oxford-Hemden und hübsche Frauen, die lächelnd auf leuchtende Kornblumenfelder schauten, mit goldenen Eheringen und Kindern, die nach guten Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern aussahen, nicht wie die Leute, die heute im Walmart waren. Ginny Baxter würde vermutlich eine Karte mit klarem Bezug auf ihre Hautfarbe übel nehmen. Da lag ja der Grund ihres Umzugs. Am liebsten hätte er eine der Mitarbeiterinnen im roten Kittel, selbst schwarz, danach gefragt, ob es sie beleidigen würde, wenn ein wohlmeinendes weißes Kind ihrem Kind eine Freundschaftskarte schenkte, auf der die Menschen als mehr oder weniger schwarz dargestellt waren. Wäre das unsensibel? Noch so etwas, das die Weißen an dem immer näher rückenden Protest nicht kapierten. Es war anstrengend. Aber da stand auf einer Karte »Schöne Reise«. Ein knallroter Minivan voller winkender, lächelnder brauner Kinder fuhr aus der Einfahrt eines blauen Vorstadthauses mit einer belaubten Eiche im grasgrünen Vorgarten. Der Text lautete »Wir sind erst wieder glücklich, wenn ihr zurück seid«. Louise würde das daneben finden und unangemessen. Außerdem fuhren diese Leute eindeutig nach Orlando, nicht nach Kenosha. Diese Mission, wurde Hobbs klar, überstieg seine Fähigkeiten. Louise hätte doch ganz einfach eine perfekte Karte aus Bastelpapier machen und mit ihrer eigenen witzigen, aber liebevollen Nachricht beschriften können. Nur, dass sie unsicher und ihr alles peinlich gewesen wäre. Das war ein echter Vaterjob. Louise bat ihn nicht oft um etwas. Als er Betsy erst kurz kannte, frisch als Anwalt in New Orleans, schenkte er ihr eigenhändig gestaltete Karten mit der persönlichen Walter-Note. »Tut mir leid, dass du in der Klinik warst«, er hatte sehr witzig psychiatrischen hinzugefügt. »Heute ist dein Geburtstag«, plus 100. Betsy liebte es witzig, das glaubte sie jedenfalls. Meistens war ihre Reaktion, du alter Spinner oder ziemlich wild und wahrscheinlich gefährlich, was beides nicht zutraf. Er war Walter G. Hobbs aus Minter City, ein dünner, gutmütiger Öl- und Gastyp in Business-Anzügen und Slippern und manchmal grellen Fliegen und Burlington-Socken, der die Demokraten wählte und schlicht hoffte, all das liefe auf die Ehe hinaus, was eine Zeit lang ja auch stimmte. Er griff zu einer Karte mit einer Zeichentrick-Gans vorne drauf, deren oranger Schnabel mit Klebeband umwickelt war und deren Gänseaugen verzweifelt und aufgeregt hervorquollen. »Es muss nicht gesagt werden, es ist doch ganz klar.« Wenn man die Karte aufklappte, schwebten drin lauter rote Herzchen herum. Die lächelnde Gans war mit befreitem Schnabel abgebildet und quer drüber stand in großen neongelben Lettern »Du fehlst mir«. Louise konnte auf der Fahrt noch etwas Persönliches mit einem ihrer farbigen Edding-Stifte hinzufügen, sobald sie drüber hinweggekommen war, dass sie die Karte hasste. Jenny würde sowieso zwei Tage später schon nicht mehr an Louise denken. Ihre Karte würde es nicht bis nach Kenosha schaffen. Das war auch Louise völlig klar. Für den Verlust der beiden gab es keine vorgefertigten Worte. Francis Finnerty stand draußen vor seiner kleinen Zahnarztpraxis, einem gemütlichen, mediterranen Einfamilienhaus aus den 20er Jahren, von Mary und ihm nach ihrer Ankunft in den 70er Jahren umgebaut. Ein Neuanfang, weit weg von den Bomben und Soldaten des Borgside-Viertels von Derry. Er stand noch in seinem rosa Zahnarztkittel auf den Eingangsstufen und unterhielt sich angeregt mit Louise, die letzte Patientin des Tages. Er hätte sie nicht allein warten lassen. Finnerty war auch Walters Zahnarzt, Betsys ebenfalls, vielleicht sogar mit Stegels. Er war rundlich, schlaff und überschwänglich, hatte blaue, leicht hängende Augen und buschiges Haar. Außerdem lachte er schnell, das machte ihn gleich sympathisch, wenn nicht liebenswert. Er erzählte gern peinliche Geschichten aus seiner Jugend, während man den Mund aufsperren musste. Louise erzählte er die natürlich nicht. »Ich war gerade dabei, deiner jungen Medizinstudentin hier das Konzept des Phantomschmerzes zu erklären.« Finnerty trat an den Wagen. Seinen Akzent hatte er extra für sie aufgemotzt. Louise hatte keine Ahnung davon, wie irisch klang. Sie hatte ihrem Vater allerdings schon mehrfach verkündet, sie wolle Ärztin werden. Reine Erfindung. Finnerty hielt ihr die Tür auf und sie kletterte mit ihrer Nachtschienenbox und einer Plastiktüte voller Zahnpflegezubehör hinein. Er lächelte, um ihr geheimes Einverständnis zu betonen. Finnerty hatte erwachsene Töchter, die ihn zusammen mit seiner Frau verlassen hatten, Amerikanerinnen. Er war enttäuscht, dass sie in die Nähe von San Francisco gezogen waren. Finnerty verknüpfte gern seinen Zahnarztberuf und seine priesterliche Berufung, gegen die er sich vielleicht unklugerweise entschieden hatte. Er hatte eine fleischige, flache Nase, eine faltige Stirn und dichte Groucho Marx-Brauen, die er bei seinen anrüchigen Iren-Stories über seiner Zahnarztmaske herumhüpfen lassen konnte. Manchmal schloss er beim Sprechen die Augen, genüsslich. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Phantomschmerz und Nachtschienen und Zähneknirschen? Walter bückte sich etwas, um Finnerty durch den offenen Türspalt anzuschauen. Sengende tropische Luft bedrängte ihn. »Im Kontext des allgemeinen Verlustbegriffs, ja«, sagte Finnerty. Die Augenbrauen witschten hoch, als die dunklen Augen sich weiteten. Finnertys Stimme klang manchmal etwas gurgelnd und auf seinen dicken, geschickten Händen standen gelockte Härchen hoch. Bezogen auf diese dunkle Zeit des Gedenkens. Louis sah Horbs streng an, falls er womöglich etwas Unzulässiges sagen wollte über sie. Ihre Blicke waren sorgfältig gebaut, sachkundig, oft streng, unterschwellig, skeptisch und nach allein ihrem Verständnis sexy. Abrupt lächelte sie, um Horbs ihre frisch gereinigt schimmernden Zähne vorzuführen. Es roch leicht nach medizinischer Mundspülung. Finnerty zettelte nach der Behandlung gern ein pseudophilosophisches Palaver an. Jegliches Ziehen oder Reparieren von Zähnen war für ihn von einer spirituellen Dimension heimgesucht. Francis war, nach Walters Eindruck, ein voll ausgelasteter Mann und der einsamste, den er kannte. Mit ihm angeln zu gehen, würde strapaziös werden. »Genau«, sagte Walter zum Thema Verlust und dunkle Jahreszeit. Mit geschlossenen Augen rieb sich Finnerty die weichen Hände wie ein Bestatter. »Ein Verlust erhält seine eigene elementare Präsenz, die der Beckettschen Wesenhaftigkeit entspricht, sofern es dir nichts ausmacht, dass dein Zahnarzt gern liest. Wie geht es Ihren Zähnen?« Finnerty lächelte. Seine eigenen waren klein und stumpf, mit unregelmäßigen Abständen. Alles wunderhübsch, das weiß sie ganz genau. Aber ich weiß auch, dass ich mich gut um mich selber kümmern kann, sagte Louise aus irgendeinem Grund barsch. Mit einem grellen Lächeln entblößte sie vor ihrem Vater die gelbliche, durchsichtige Acrylschiene, die sie gerade wieder über ihre perfekten Schneidezähne geklickt hatte. Das werde ich mein ganzes Leben lang tragen müssen, sagte sie. Zumindest bis die Anspannung in eben diesem Leben nachlässt. Finnerty verzog sein Gesicht in gespieltem Entsetzen. Also bis ich 60 bin, sagte Louise. Da werden wir dran arbeiten, sagte Horbs. Louise und 60, undenkbar. Wenn wir wüssten, was sich wirklich zwischen Männern und Frauen abspielt, würden wir wahrscheinlich keine Zahnärzte brauchen, oder? Finnerty drückte die Tür zu und trat mit dem beherzten Hüpfer des kleinen, klobigen Mannes wieder auf den Bürgersteig. »Der ist eklig«, sagte Louise. Finnerty, nur eine Handbreit hinter der schalldichten, kühlen Glasscheibe, redete immer noch. »Nein«, sagte Walter, »er ist nicht eklig. Er ist ein Guter und er mag dich.« »Alle«, setzte Louise an, um zu sagen, »alle mögen mich«, aber dann tat sie es doch nicht. Ihre Nachtschiene quoll unter ihren Lippen auf, während Walter langsam anfuhr, weg vom Bürgersteig. Sie wusste es besser. Finnerty winkte. Sie winkte zurück. »Das ist so peinlich«, Louise studierte die aufgeklappte Karte grollend. »Wieso hat dieser idiotische Vogel Klebeband um den Schnabel? Was ist ganz klar? Ich hab doch gesagt, keine Vögel. Du fehlst mir ekelhaft.« Walter sank der Mut. Jetzt würde sich Louise bis zum Abend in die Schmollecke zurückziehen und missverstanden fühlen. Ihr gemeinsamer Abend kam ins Rutschen. Aber es stimmte schon, er hatte eine Gans nicht als Vogel betrachtet. Sie fuhren über den St. Claude stadtauswärts, einen breiten, vermüllten Boulevard, durch das einst blühende Schwarzenviertel, jetzt überall geschlossene Schulen, geplünderte Elektroläden mit eingeschlagenen Scheiben, davor lauter Haushaltsgeräte auf dem Bürgersteig verstreut, ein mit Brettern vernagelter Fastfoodladen, eine ebenso vernagelte Tankstelle und eine vernagelte Bruchbude mit einem kaputten Neonschild auf dem Dach, Mars Bar. Auf der Straße liefen Leute herum, meist Schwarze, argwöhnisch, ohne Ziel. Jede zweite Ampel war ausgefallen. Hier musste sich die Stadt erst wiederherstellen. »Ich dachte, du könntest sie mit deinen Eddings gestalten«, sagte Hobbs. »Was soll ich da denn bitte hinschreiben? Das ist bescheuert. Ich habe gar keine Eddings.« Und schon zerriss sie die Gänsekarte in 2, 4, 8 Stücke und schmiss sie auf den Wagenboden. »Jetzt habe ich überhaupt kein Geschenk. Na, Gott sei Dank.« »Du hast immer noch deine gewinnende Persönlichkeit«, sagte Walter. »Da überlegt es sich Ginny bestimmt noch mal anders mit ihrem Umzug, nachdem ich im Walmart mein Leben riskiert habe.« »Scheiß Walmart, du hast nicht dein Leben riskiert. Das ist rassistisch.« Louise betrachtete die erloschene Stadtlandschaft und presste ihre bloßen Knie fest zusammen. Frisches Wasser auf Finnertys Mühlen. Seine irisch-amerikanischen Töchter benahmen sich in stürmischen Zeiten bestimmt nicht so. Frisches Wasser hätte ihm selbst ganz gut getan.